wie wird es bei uns weitergehen? Doch wir tragen deine Hoffnung und deine Träume und werden den Weg zu Ende gehen. Sei stolz auf das, was du geschaffen hast. Nie hat ein Mensch so viel wie du vollbracht. Wir wissen, dass du weiterlebst und dein Schein hält über uns wacht. Ja, dein Schein hält über uns wacht. Und vergessen werden wir dich nicht. In Valhalla werden wir uns wiedersehen. Die Legende, Dankeschön. Das kommt auch. Okay. Ian Stewart ist von uns gegangen. Er wird wohl in Valhalla jetzt seine Zeit verbringen. An der Tafel von Odin. Und deshalb möchten wir ein Lied spielen, was genau auf diesen Titel passt. Dieses Lied ist ebenfalls von der ersten 0815 CD. Es heißt Odins Sohn.